Schönen guten Abend. So schön wieder hier bei euch zu sein in Berlin, in dieser nicht nur wunderschönen Stadt, sondern auch in dieser wunderbaren Gemeinde. Ich fühle mich geehrt, heute Abend hier dienen zu dürfen und auch heute Morgen hier dienen, dass ich habe dienen dürfen. Ich nehme das wirklich als Vorrecht an aus der Hand des Herrn. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir können nichts anderes als dich nur vom ganzen Herzen lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Deine Liebe hat unser Herz verändert und ergriffen und wir können sie nur mit Liebe erwidern. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du heute Abend hier bist und dass du ein tiefes Verlangen hast, unsere Herzen zu verändern. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du eine Sehnsucht danach hast, Jesus heute Abend zu verherrlichen. Oh, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass wir heute Abend deine Stimme hören, nicht die Stimme eines Menschen hören. Wir öffnen unsere Herzen für dich. Wirke in unserem Herzen. Bring Veränderung. Mach uns Jesus immer ähnlicher. Heiliger Geist, nicht nur heißen wir dich willkommen, sondern ganz bewusst trete ich beiseite, damit du das tun kannst, was du heute Abend tun möchtest. Oh, wunderbarer Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir hilfst. Wirklich dir komplett aus dem Weg zu gehen, damit du das tun kannst, was du dir heute Abend vorgenommen hast. Deine Gegenwart, deine Worte, dein Wirken ist lebensverändert. Die Worte und das Wirken eines Menschen bringt uns überhaupt nicht. Darum sehnen wir uns heute Abend nach deinem Werk, nach deinem Wirken, nach deinen Worten und nach deiner Berührung, wunderbarer Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du heute Abend hier bist und Sehnsucht hast, unsere Herzen zu berühren. Wir öffnen unsere Herzen ganz für dich. Sprich, verändere, wirke. Tu, was immer du auch tun willst. Auch wenn es nicht in unserer Planung, in unserem Schema ist. Heiliger Geist, tu, was du heute Abend tun willst. Wir danken dir, dass du bereit bist, das zu tun. Amen. Mein Herz ist voll von unzählig vielen Dingen. Wenn ich unterwegs bin und wenn ich mich auch vorbereite. Ich bereite mich eigentlich immer gleich vor. Ich lese und studiere das Wort Gottes nie, um Predigten zu finden. In einer gewöhnlichen Woche predige ich zwischen 10 und 15 Mal. Bin ständig aktiv. Kürzlich waren wir in England und meine Frau sagte zu mir am Sonntagnachmittag: Liebling, was ist heute für ein Tag? Ich sagte: Sonntag, wir waren doch gerade im Gottesdienst. Sie sagt: Wir sind jeden Tag im Gottesdienst. Aber ich bin dem Herrn so dankbar. Aber ich studiere das Wort Gottes und lese das Wort Gottes grundsätzlich nicht, um Predigten zu finden, sondern um mich selbst zu ernähren, um mich selbst aufzuerbauen. Wenn ich predige, ich bereite mich auf die Predigten auf meinen Knien vor und nicht suche in der Bibel etwas zu finden. Denn ich bin überzeugt, dass der Herr immer ein Wort zur richtigen Zeit hat für jeden Menschen und für jede Gemeinde. Und das war mir auch ein Anliegen. Herr, was willst du heute Abend sagen? Das ist immer mein größtes Verlangen und mein größtes Ringen vor dem Herrn. Herr, was ist es, was du diesen Menschen heute Abend mitgeben willst? Und der Herr hat mir ein Wort aufs Herz gelegt, das auch für mich so ein Schlüssel war. Wisst ihr, es gibt so Schlüsseln, die ich gefunden habe in meinem Weg mit Jesus seit vielen Jahrzehnten, so gewisse Worte, die mein Leben so irgendwie so markiert haben, so verändert haben, die so einfach ausschlaggebend waren für mein Leben. Und das sind oft so Dinge, die wir einfach oft nicht leicht finden. Es sind so Schätze, die so vergraben sind, aber doch so offensichtlich sind. Und das ist ja das Schöne, dass die Dinge einfach so offensichtlich und einfach sind und dennoch irgendwie versteckt sind oder der Heilige Geist sie uns dann auch offenbart. Und das, was ich euch heute mitteile, war auch so etwas, was in meinem Leben so eine markante Veränderung gebracht hat. Schlagen wir unsere Bibeln auf zu 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther 10 und ich lese hier die ersten 11 oder 12 Verse. 1. Korinther 10 von Vers 1 weg. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Ist Gott nicht unwahrscheinlich? Wisst ihr, Gott ist so gütig, so gnädig, so geduldig, so, schau, an den meisten von ihnen. Es waren aber alle, außer Josua und Kaleb. Alle sind in der Wüste hingestreckt worden. Nur zwei sind in das verheißene Land gegangen von dieser Generation. Und Gott sagt, Gott sagt hier in Vers 5, an den meisten von ihnen. Ich hätte gesagt, alle, außer zwei. Aber Gott sagt, nein, ich sehe immer das Gute. An den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Also hier sagt der Apostel Paulus, pass auf, diese Dinge, die geschehen sind mit dem Volk Israel und die niedergeschrieben worden, diese Fehler, die sie in der Wüste begangen haben, die sind für uns aufgeschrieben worden, damit wir auch lernen können davon. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murret auch nicht, wie einige von ihnen unter ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. All dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und es ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Hier erzählt der Apostel Paulus uns die Fehler, die das Volk Israel in der Wüste begangen hat, damit wir daraus lernen können und nicht die gleichen Fehler begehen, wie sie begangen haben. Wir haben zwei Söhne, die leben beide in Amerika. Der eine ist 27 jetzt, der andere ist 29. Wisst ihr, wenn ihr mehrere Sprachen im Kopf habt und dann einmal Englisch und einmal Portugiesisch und einmal Deutsch, dann schwirren so verschiedene Dinge im Kopf herum. Und der jüngere Sohn hat mir einmal gesagt, da war er so im Teenageralter. Da kam er zu mir und sagte, Papa, ich bin so froh, dass ich nicht der ältere Sohn bin, sondern der jüngere. Und ich sagte zu ihm, ja, warum, Christopher? Er hat gesagt, die ganzen Blödsinne, die Daniel gemacht hat, die brauche ich nicht machen, weil ich habe gesehen, wie schlecht die für ihn waren. Ich kann lernen von seinen Fehlern. Wisst ihr, es gibt drei Arten und Weisen, wie wir unser Leben leben. Es gibt das Intelligente, die intelligente Art und Weise, die ist so einfach. Wir lernen von den Fehlern der anderen. Eigentlich wenige Menschen leben die intelligente Art und Weise des Lebens. Dann die zweite Art und Weise ist so die gewöhnliche Art und Weise, wie die meisten Menschen es leben. Wir lernen aus unseren eigenen Fehlern. Und dann gibt es die dumme Art und Weise, wir lernen einfach nicht. Leider leben auch viele Menschen so ihr Leben. Sie gehen immer wieder, machen immer wieder die gleichen Fehler und sie lernen einfach nicht. Aber wir sollen unser Leben auf die intelligente Art und Weise leben. Wir sollen lernen von den Fehlern, die das Volk Israel begangen hat. Paulus sagt ganz klar, diese Dinge sind aufgeschrieben worden, damit sie uns zum Vorbild sind, damit wir daraus lernen können. Und er beschreibt einige dieser Dinge hier, er beschreibt Unzucht hier und er beschreibt Habgier hier. Aber ich möchte nur über eine Sache reden heute Abend, die als klaren Fehler begangen hat und die uns aufgeschrieben sind, damit wir davon lernen können. Und wenn wir davon lernen können, Freunde, ich sage euch heute Abend, ihr werdet erstaunt sein, wie sich euer Leben ganz im Praktischen verändern wird. Das ist die biblische Lehre und das ist auch ganz klar meine Erfahrung. Wisst ihr, es ist ja so wichtig, dass die Bibel für uns nicht Theorie ist. Wir haben ja gelernt, auch aus den Fehlern, ich bin Gott sehr dankbar, was die Glaubensbewegung in dem deutschsprachigen Raum in den 80er Jahren gebracht hat. Bin Gott wirklich sehr dankbar dafür, hat uns sehr, sehr viel beigebracht. Aber dann sind auch eben die Fehler begangen worden, dass alles einfach anstatt aus einer Beziehung mit dem Heiligen Geist und mit Jesus Christus heraus gelebt wurde, dann wurde es zu trockenen Formeln. Und da sind viele Christen dann zerbrochen daran. Und Glaube wurde einfach eine Formel, statt aus einer intimen, engen Beziehung mit dem Heiligen Geist herausgelebt. So soll der Glaube gelebt werden. Es ist sein Glaube in unserem Herzen, der die Wunder uns vom Himmel ergreifen lässt. Und wir müssen eben auch wirklich lernen, dass das, was Gott in seinem Wort schreibt, für uns etwas Erlebbares sein muss. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Wenn für uns die Realitäten des Wortes Gottes nur Theorien sind in unserem Leben, unser Herz beginnt sich dann zu verschließen. Du kannst dein Herz nicht austricksen. Das kannst du nicht. Die Bibel sagt, mehr als alles andere, in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, achtet auf euer Herz, denn daraus entspringen die Quellen des Lebens. Aus unserem Herzen, aus unserem Innern heraus entspringt das alles, wie wir eigentlich unser Leben leben. Und unser Herz können wir nicht austricksen. Wenn wir einfach die Dinge, die wir von der Bibel her zitieren, nicht auch wirklich erleben, dann wird sich unser Herz verschließen, weil plötzlich alles nicht mehr für uns praktisch erlebbar wird. Und es werden Theorien in unseren Gedanken und in unseren Köpfen, die wir nicht erleben. Gott will, dass wir ihn erleben. Gott will, dass seine Liebe nicht etwas ist, was wir im Kopf haben, sondern was wir erleben. Wisst ihr, und das Schöne ist an der ganzen Geschichte mit der Beziehung mit dem Heiligen Geist, dass er erlebbar ist. Er ist wirklich erlebbar. Ich sage euch heute etwas, was viele Leute mir nicht glauben wollen. Aber es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die könnte ich euch auch biblisch beweisen, aber der Wolfert kann das viel besser als ich. Der wird euch das dann irgendwann einmal von der Schrift her ganz klar beweisen. Aber ich sage euch heute etwas, was mein Erlebnis ist, das ich seit längerer Zeit, seit einigen Jahren erlebe. Und das ist Folgendes. Wenn wir lernen, in einer wirklichen Beziehung mit dem Heiligen Geist zu leben, dann kriegen wir auch körperliche Energie, die wir niemals glauben, dass sie möglich ist. Ich sage euch, 2 Stunden in der Gegenwart des Heiligen Geistes erfrischt uns körperlich mehr als 8 Stunden Schlaf. Glaubt mir das. Ich lebe seit Jahrzehnten mit unwahrscheinlich wenig Schlaf und bin wenig müde und ausgelaugt als die meisten Christen, die 7 oder 8 Stunden pro Nacht schlafen. Und die sagen dann zu mir, du brauchst halt so wenig Schlaf. Ich sage, nein, du hast keine Ahnung, was ich in der Nacht tue, während du schlafst. Ich arbeite nicht. Ich mache mir keine Sorgen, sondern ich verbringe einfach Zeit mit ihm. Und das erfrischt uns, das stärkt unseren Körper, das ist erlebbar, das ist praktisch, das setzt in uns drinnen etwas frei, das ist unbeschreiblich, das ist wirklich erlebbar und greifbar. Das setzt einfach dieses Wirken des Heiligen Geistes, betrifft unseren, das berührt unseren Geist, Seele und Leib, jeden Bereich unseres Körpers, unseres Lebens. Und wir müssen wirklich lernen, dass wir einfach die Dinge des Wortes Gottes erleben sollen. Wenn wir die Dinge nicht erleben, dann laufen wir Gefahr, dass wir genauso wie viele andere Menschen eben das Christentum in eine Religion verwandelt haben. Und das soll nicht sein. Der Vater im Himmel will, dass wir alles das, was er durch seinen Sohn für uns am Kreuz gewirkt hat, auch praktisch erleben. Wir sollen ein Leben leben, wo die Leute uns auch auf der Straße aufhalten und sagen, was ist an dir anders? Vor kurzem stieg ich aus dem Flieger aus in Sao Paulo, wir flogen gerade nach Rio de Janeiro und wir waren da unterwegs. Ich bin einfach nur im Flieger gesessen, neben meiner Frau, 1,5 Stunden, so ganz normal wie jeder andere Fluggast. Als wir ausgestiegen sind, da kam eine Dame hinter mir her, die lief mir nach und ich sagte, sprechen Sie Portugiesisch? Haben Sie gesehen, ich falo Portugies, claro. Was bedeutet, ja, natürlich spreche ich Portugiesisch. Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Und sie sagte zu mir, Sie haben die Gabe der Liebe. Ich habe gesagt, bitte? Sie hat gesagt, ich habe Sie den ganzen Flug über beobachtet, Sie sind anders als die anderen Menschen in diesem Flieger. Ich habe gesagt, ich bin einfach ganz normal. Sie hat gesagt, nein, ich kenne das, wenn Leute anders sind. Sie hat gesagt, Sie sind ungewöhnlich. Was sind Sie? Sind Sie ein Prediger? Ich habe gesagt, ja, ich bin Pastor, ich bin Missionar. Sie hat gesagt, aber was haben Sie? Und ich konnte ihr dann beim Rausgehen einfach erzählen, die Liebe Gottes hat mein Herz verändert und die fließt jetzt aus mich heraus. Und wisst ihr, Freunde, so soll unser Christenleben sein. Wenn wir lernen, dass das, was Gott für uns geplant hat, wenn wir lernen, das wirklich auch im täglichen Leben zu erleben, ich sage euch, Deutschland ist in Wahrheit hungrig nach der wahren Liebe Gottes. Sie haben die Religion satt. ganz klar. Aber sie sind hungrig. Vor kurzem hat mir eine, voriges Jahr hat mir eine Frau aus Frankfurt eine E-Mail geschickt. Die hat meine E-Mail-Adresse bekommen. Jemand hat ihr mein Buch gegeben über Vergebung. Die ist eine Moslemin, die hier in Deutschland seit, ich glaube, 30 Jahren lebt. Die ist so Anfang 40. Und die schrieb mir eine E-Mail. Herr Hirtler, ich habe ihr Buch gelesen, jemand hat mir das vergeben. Ich bin praktizierende Muslimin. Mein Leben war kaputt, mein Leben war verbittert, mein Leben war am Ende. Seitdem ich ihr Buch gelesen habe, hat sich in meinem Leben etwas verändert. Was soll ich jetzt tun? Ich will diesen Gott auch kennenlernen, den Sie kennen. Dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben. Das Erste, was Sie auf keinen Fall tun dürfen, ist in die Kirche zu gehen. Weil alle Christen schockiert. Wie kannst du sowas sagen? Ich habe gesagt, denn Gott ist nicht in der Kirche. Gott steht vor der Tür deines Herzens und will da hinein. Sie hat sich über unseren E-Mail, über E-Mail verkehrt, bekehrt. Dann habe ich sie in die Kirche geschickt. In eine gute christliche Freikirche. Sie hat sich bekehrt, radikal bekehrt. Sie hat sich taufen lassen. Sie hat mir gesagt, wenn ich mich jetzt taufen lasse, dann wird niemand in meiner Familie mehr mit mir Kontakt haben wollen. Aber das ist mir egal. Jesus' Liebe hat mein Herz so verändert. Ich liebe ihn so sehr. Heute ist sie eine, seit über einem Jahr bekehrt. Ist sie eine brennende Christin? Ist sie eine Dame, die überall evangelisiert, in der U-Bahn, in der Stadt, wo sie hin ist? Die sagt dann, mir ist die Karriere nicht mehr wichtig. Mir ist das Geld nicht mehr wichtig. Ich will meinen Jesus dienen, wo immer er mich haben will. Freunde, wisst ihr, auch in Deutschland, die Leute sind hungrig nach Realität. Die sind hungrig nach wahren, ergreifbaren Christenleben. Leute in der Wahrheit sind, sie haben eine Sehnsucht, die Liebe Gottes zu erleben. Aber leider haben viele Christen ihnen Religion vermittelt, anstatt die wirklich erlebte Liebe unseres Herrn und die Freiheit unseres Herrn und die Freiheit des Heiligen Geistes, nach dem jeder Mensch sich ja sehnt. Und hier möchte ich besonders mein Augenmerk auf etwas lenken, was wir in unserem Christenleben wirklich lernen müssen. Wenn wir das lernen, dann wirst du sehen, wie dein Leben auch zu einem veränderten, strahlenden, freien Christenleben werden wird. Und der Vers, auf den ich mich heute konzentrieren möchte, ist der Vers 10 und Vers 11. Murret auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Und dann sagt ihm Paulus, all dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Mahnung für uns über die Ende der Zeitalter. Worauf ich dich heute Abend deinen Augenmerk lenken möchte, ist Folgendes. Wir als Christen generell, und ich sage bewusst generell, ich weiß, dass ich das ganz bewusst jetzt generalisiere, das ist völlig klar, und das ist auch keine Kritik oder Anklage, sondern einfach ein Statement, eine Observation, die wir einfach machen können. Aber wir als Christen, wir haben Sünden kategorisiert in schlimme Sünden und in nicht so schlimme Sünden. Das sehen wir ganz klar jetzt, wie zum Beispiel viele Christen mit der Homosexualität umgehen. Ich habe Freunde, die homosexuell waren, die mich gebeten haben, Reinhard, bete für mich, ich will, dass Gott mir einen Mann gibt, obwohl sie 15 Jahre Lesbin war und auch in lesbischer Beziehung gelebt hat. Ich will eine Familie und einen Mann haben, weil Jesus sie freigesetzt hat. Wisst ihr, und diese Kategorisierung, ja, hier steht nämlich in 1. Korinther 10 über die Unzucht. Ja, von der halten wir uns fern als Christen, klar, mit der wollen wir nichts tun haben. Ja, seid nicht gierig. Nein, die Habgier, die wollen wir auch nicht haben. Aber wenn wir schauen, dann schreibt Gott in sein Wort hinein, das Murren, genauso wie alle anderen Sünden. Das Murren ist genau eine schlimme Dinge, die wir oft unterschätzen. Wisst ihr, das Murren bedeutet, sich zu beschweren, weil man mit etwas unzufrieden ist. Wenn du nachschaust im Griechischen, genau das bedeutet es. Und der Apostel Paulus, er warnt davor. Er sagt, tut euch nicht beschweren, weil ihr mit etwas unzufrieden seid. Als der Herr mir begonnen hat, das zu offenbaren und mir gezeigt hat, wie schlimm diese Einstellung des sich Beklagen und Beschweren und Murrens im Leben eines Christen ist und wie sehr es mich in ein Gefängnis einsperrt, in dem er nicht will, dass ich lebe, weil Gott ja will, dass ich in absoluter Freiheit lebe. Und als der Herr mir gezeigt hat, wie man herauskommen kann aus diesem Gefängnis der Umstände, in dem wir uns selbst hier drinnen halten. Gott hält uns ja nie in einem Gefängnis der Umstände. Wir halten uns da selbst drinnen fest. Und einer der Gründe, warum wir oft sehr darinnen festsitzen, ist, weil wir uns eine Einstellung des Beschwerens angelernt und angeeignet haben. Und Paulus warnt ganz klar, murret auch nicht, wie einige von ihnen murrten. Ich gebe jetzt 6 Gründe, warum wir uns nicht über irgendetwas beklagen sollen und auch nicht murren sollen über irgendetwas. Wisst ihr, was der Heilige Geist vor kurzem mir so klar gemacht hat? Dass das, was ihm so sehr betrübt, und du siehst das ganz klar im Zusammenhang von Epheser Kapitel 4, wo es steht im Vers 30, betrübet nicht den Heiligen Geist. Der Zusammenhang ist ganz klar, lasst kein faules Wort aus eurem Mund kommen, sondern nur das, was aufbaut und den Zuhörern Gnade gibt, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Das steht in klar und diesem Zusammenhang. Das heißt, wenn wir unseren Mund dem hingeben, dass wir Dinge aussprechen, die kritisch sind, die beschwerend sind, die nicht Gnade weiterbringen, die nicht aufgebaut sind, dann betrübt das den Heiligen Geist. Und Freunde, eine meiner größten Ängste in meinem Leben ist es, den Heiligen Geist zu betrüben. Denn wenn wir ihn betrüben, was machen wir dann noch mit unserem Christenleben? Dann haben wir nur mehr die Möglichkeit, dass wir uns selbst, unsere eigenen Leistungen und Anstrengungen versuchen, irgendwo noch etwas hervorzubringen, was zermürbend ist und müde ist und anstrengend ist und keine dauerhafte Veränderung in den Leben der Menschen, denen wir dienen, hat, noch in unserem Leben hat. Darum, wir müssen wirklich erkennen, wie wichtig es für den Heiligen Geist ist, dass wir in unserem Leben kein Beschweren und kein Murren haben und kein Klagen haben, und in Österreich würde man auch sagen, und kein Glunzen haben. Glunz und Glag nicht. Das heißt, da gibt es gar keine deutsche Übersetzung, glaube ich, gell, Monika? Beschwer dich nicht, jammere nicht. Die Bibel ist so klar. Ich gebe euch 6 Gründe, warum wir nicht murren sollen über irgendetwas. Erstens, murren ist ein Zeichen des Unglaubens. Weißt du, das Murren, das sich beschweren, ist immer ein Zeichen des Unglaubens. Wenn wir wirklich glauben würden, dass Gott unser Leben in seiner Hand hält, wenn wir nur diesen einen Bibelvers glauben würden, Römer 8, Vers 28, alle Dinge müssen zum Guten mitwirken, denen, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn du diesen einzigen Bibelvers wirklich glaubst, dann gibt es nie mehr in deinem Leben einen Grund, über irgendetwas zu murren. Denn egal, was auf mich zukommt, wenn ich glaube, es wird mir zum Guten mitwirken, wie kann ich dann murren? Wie kann ich mich beklagen? Wie kann ich über irgendetwas mich beschweren? Darum, murren ist immer ein Ausdruck unseres Unglaubens. Wir glauben nicht, dass Gott doch die Wahrheit gesagt hat, dass die schwierigen Umstände mir zum Guten mitwirken müssen. Und weil wir es nicht glauben, darum murren wir. Darum beschweren wir uns über dieses, über jenes, über die Probleme, über die Umstände, über die Situationen, über die Regierung und. Aber wir sollen unser Leben nicht im Unglauben leben, sondern wir sollen unser Christenleben im Glauben leben. 4-mal sagt das Wort Gottes, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und leider viele Christen, die beginnen ihr Christenleben aus Glauben, aber leben ihr Christenleben nicht aus Glauben. Aber unser ganzes Christenleben soll ein Leben des Glaubens sein. Jeder Tag, jeder Augenblick unseres Lebens soll ein Leben des Glaubens sein. Hebräer 11, Vers 6 sagt so klar, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Wir müssen verstehen, dass wir dazu bestimmt sind. Wir sind nicht dazu geschaffen, dass wir ein Leben in Unglauben leben. Wir sind dazu geschaffen, dass wir ein Leben aus Glauben leben. Aus wirklichem Vertrauen in dem Schöpfer des Himmels und Erde, der mein Leben in seiner Hand hält, der eine Bestimmung hat. Wisst ihr, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, das ich jetzt mit dem Herrn gebe, ich habe mein Leben Jesus im 23. Juli 1968 übergeben, eine lange Zeit her. Ich predige das Evangelium seit 40 Jahren und ich habe mit dem Herrn viel durchgemacht. Aber wenn ich zurückschaue, was wir auch erlebt haben an Schwierigkeiten. Meine Frau wurde mit Krebs diagnostiziert. An dem Tag, an dem wir nach Brasilien ausreisten, mit Hautkrebs. Unterwegs zum Flughafen sagte ihr der Arzt, sie oder die Krankenschwester, wir haben die Diagnose, sie dürfen nicht in der Sonne stehen. Meine Frau lachte, als sie hinten im Auto saß, ich saß vorne mit dem Freund, den zum Flughafen brachte, sie lachte und sie sagte, was? Ich bin gerade unterwegs zum Flughafen, ich wandere nach Brasilien aus, in eine Stadt, wo jeden Tag des Jahres die Sonne scheint und ich liebe den Sonnenschein, ich werde mich nicht von der Sonne fernhalten. Und am ersten Tag, wo wir ankamen, sagte sie zu mir, Liebling, gehen wir spazieren? Ich sagte, bist du verrückt? Es hat 36 Grad im Schatten. Da soll ich mit dir spazieren gehen? Ich verschmachte hier schon. Bitte, weißt du, wenn die Frau so macht? Bitte, nur ein bisschen. Das bisschen war dann eine Stunde in der prallen Sonne. Doch, es war eine Stunde. Für mich waren es wie 10 Stunden, aber es war nur eine Stunde. Natürlich für sie ist eine Stunde in der Sonne nur wie 5 Minuten. Aber es war auf jeden Fall eine ziemlich lange Zeit. Aber wisst ihr, mich haben die Ärzte mit Leukämie diagnostiziert. Ich werde den Tag nie vergessen, wo die Ärzte gesagt haben, für ihren Sohn gibt es keine Heilung. Er war 6 Monate alt. 7 Jahre hat er gelitten. 7 Jahre sind wir Nächte nach Nächte neben seinem Bett gestanden. 7 Jahre haben wir Gott um ein Wunder vertraut. 7 Jahre haben wir weiterhin für die Kranken gebetet und deklariert, Gott ist ein Gott, der heilt, egal was die Umstände sagen. 7 Jahre lang haben mir Leute immer wieder gesagt, du bist ein Heuchler. Wie kannst du predigen, dass Gott immer heilen will, wenn dein eigener Sohn nicht geheilt ist? Ich habe gesagt, mein Glaube basiert sich nicht auf, was ich sehe und auf die Umstände, sondern auf das, was das Wort Gottes sagt. Das ist für mich die letztendliche Autorität. Und nach 7 Jahren des Leidens und des Glaubens und des Ausharren eines Nachts um 1:30 Uhr in der Früh, da hat Gott ein Wunder und heilte meinen Sohn. Und er ist bis heute pumperlgesund und völlig geheilt. Aber wisst ihr, was ich euch sagen möchte, ist das. Was ich euch sagen möchte, ist das. Wenn ich zurückblicke auf meine 40 Jahre des Dienst, da habe ich eins gesehen, egal was wir durchgemacht haben, alles hat mir zum Besten gedient. Alles. Gott hat alles dazu verwendet, in mir etwas zu tun, wofür ich ihm heute unendlich dankbar bin. Und darum, wenn wir murren über die Umstände, über die Dinge, über die Situationen, ist das immer ein Ausdruck unseres Unglaubens. Und wir müssen Unglauben in unserem Leben einfach ablehnen. Schaut, was die Bibel in Philipper 2, Vers 14 sagt. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Ist interessant, dass Murren mit Zweifel in Zusammenhang gebracht wird. Murren und Zweifel kommt in Zusammenhang. Was heißt das? Das heißt, Murren und Zweifeln, die gehören zusammen. Warum? Genauso wie Murren und Zweifel zusammengehören, ist Murren ein Ausdruck unseres Unglaubens. Darum, der erste Grund, warum wir nicht über irgendetwas murren sollen, ist, weil es unseren Unglauben ausdrückt. Der zweite Grund, warum kein Christ je murren sollte, ist, es ist ein Zeichen von Undankbarkeit. Wisst ihr, wir haben in unserer Familie ein Familienparlament gehabt. Ich kann mich erinnern, als wir eines Tages gesagt haben, wir machen ein Familienparlament, und um den Kindern zu helfen, auch Mitspracherecht zu haben. Das Familienparlament war ganz einfach. Wir hatten ein Buch und in dem Buch wurde niedergeschrieben, was im Familienparlament beschlossen wurde. Und es musste immer mit Mehrheit bestimmt werden. Jeder konnte einbringen, was er gerne ins Familienparlamentsbuch geschrieben haben wollte. Aber es musste eine Mehrheit sein. Und die Mehrheit war ganz einfach. Mama und Papa, wenn die zwei wählen, deren Stimme zusammen war immer die Mehrheit. Wir hatten nur 2 Kinder. Wenn natürlich jetzt zum Beispiel 2 Söhne und der Papa gestimmt hat, dann war das auch die Mehrheit. Das hat Mama nicht immer so gut gefallen, aber das ist recht gut gegangen bei uns. Unser älterer Sohn hatte ein unbeschreibliches Problem mit Undankbarkeit. Nein, das will ich nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Nein, ich will das. Eigentlich wollte das. Warum hast du mir das nicht gekauft? Warum nicht das? Daraufhin haben wir beschlossen, wir werden das Undankbarkeitsgesetz ins Familienparlament der Hirtlers einbringen. Das war ganz einfach. Das war so. Wenn irgendjemand für irgendetwas undankbar ist, dann wird es ihm weggenommen und bekommt der, der dankbar ist. 3 stimmten für dieses Gesetz, Mama, Papa und der jüngere Sohn. Der ältere protestierte, aber er wurde überstimmt. Und ich kann mich erinnern an das erste Weihnachten nach diesem Gesetz. Ja, das erste Weihnachten. Er packte sein Geschenk aus. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte es in dieser Farbe. Sofort sagte der jüngere Sohn, der 2 Jahre jünger ist, ich wäre sehr dankbar dafür. Ich nahm das Geschenk und habe gesagt, Christopher, das gehört jetzt dir. Papa, das kannst du gar nicht machen. Paragraph 23, Seite 24, Familiengesetzbuch steht klar geschrieben. Doch, du wirst undankbar, das gehört jetzt ihm. Wisst ihr, wie schnell unser Sohn gelernt hat, dankbar zu sein? Der hat das sehr schnell gelernt, dankbar zu sein. Die Bibel warnt davor, vor einer undankbaren Einstellung unseres Herzens. Wir sollen Herzen haben, die dankbar sind, die Gott dankbar sind für all das, was er für uns getan hat, für seine Güte und für seine Größe und für seine Liebe, die uns immer wieder erweist. Murren ist ein Zeichen und ein Ausdruck der Undankbarkeit. Das nächste Mal, wenn du murren willst über dein kaputtgegangenes Auto, anstatt zu murren, sag danke, dass du nicht zu Fuß gehen musstest und ein Auto hattest. Das nächste Mal, wenn du murren willst, dass du im Stau steckst, weil es einen Unfall gegeben hat, murre nicht über den Stau, sondern sei dankbar, dass du nicht den Unfall gehabt hast. Das nächste Mal, wo du auf einer harten Matratze schlafen musst und vielleicht eine unbequeme Nacht hast, statt zu murren, sei dankbar, dass du nicht obdachlos bist. Das nächste Mal, wenn vielleicht die Dusche kalt ist, so wie es bei uns in Brasilien oft ist, dann sei dankbar, dass du dich nicht im Fluss waschen musst. Wisst ihr, es gibt so viele Gründe, dass wir Gott dankbar sein können, wirklich in allen Dingen. Wir waren unterwegs in Amerika vor einigen Jahren und wir reisten nach Washington hinauf, von wo wir wohnen, in North Carolina, das ist ja ganz am anderen Ende von Amerika, eine lange Reise. Und wir kamen in Minneapolis an und wir standen dann am Flughafen, unserem Anschlussflug zu erreichen. Und es ging nichts weiter und Verspätung und Verspätung und Verspätung. Und die Leute, die haben gesagt, ja, der Flieger hat technische Probleme, wir versuchen die zu lösen. Und nach stundenlang dort am Flughafen von warten, es war dann schon sehr spät nachts und die Leute waren übermüdet und die Leute waren, alle haben begonnen so zu murren, so richtig, weißt du, so dieses Ansteckende. Und einer nach dem anderen, alle haben sich beschwert und die ganze Atmosphäre hat sich dort geändert unter diesen, ich weiß nicht, 200 Fluggästen. Und irgendwann einmal nach diesen, wo die ganze Atmosphäre schon so richtig alles murrig war, dann habe ich schon laut meine Stimme erhoben und habe ich gesagt, hört mal zu, ihr seid alle Undankbarkeit und beschwert euch, weil der Flieger technische Probleme hat. Wir sollen dankbar sein, dass wir nicht 10.000 Meter in der Luft sind und der Pilot sagt, ups, wir haben technische Probleme, ich glaube, wir stürzen ab. Seid dankbar, dass die technischen Probleme hier am Boden sind und nicht oben in der Luft. Und wisst ihr, plötzlich hat man gemerkt, es hat sich tatsächlich die Atmosphäre unter diesen Leuten geändert. Wir merken oft gar nicht, wie Undankbarkeit ansteckend ist. Und Murren ist ein Ausdruck des Undankbarkeit. Drittens, dritter Grund, warum wir nie murren sollen. Weil Murren fokussiert sich immer auf das Negative, auf das Problem, wenn Gott uns aber die Lösung zeigen möchte. Wisst ihr, Gottes Sicht ist oft so anders als unsere Sicht. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 4, hebt eure Augen auf, die Ernte ist weiß. Die Jünger sahen nur Probleme, Samaritaner, eine Frau, warum redet er mit ihr? Die sahen nur Probleme, die Jünger hätten niemals diese Ernte gesehen, die Jesus sah und die Jesus auch einbrachte, weil sie hatten eine andere Sichtweise. Und es ist genauso mit dem Murren. Das Murren, das fokussiert sich auf die Probleme, auf die Umstände. Aber Gott möchte, dass wir die Lösung sehen. Gott möchte, dass wir den Sieg sehen und nicht den Kampf. Gott möchte, dass wir seine Perspektive sehen von unserem Leben. Gott möchte, dass wir sehen, dass in all diesen Schwierigkeiten sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Gott möchte, dass wir in allen Dingen seine Sichtweise sehen. Aber das Murren, das bringt uns so in den Fokus auf die Umstände, auf die Schwierigkeiten, dass es sich immer auf das fokussiert, auf das wir uns eigentlich nicht fokussieren sollen. Viertens, das Murren betrübt den Herrn. Schaut diese Bibelstelle an, 4. Mose 11, Vers 1. Das ist eine Bibelstelle, die mich sehr, sehr betroffen hat. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn. Wisst ihr, Murren ist böse in den Ohren des Herrn. Murren ist etwas, das den Herrn betrübt. Der Herr hat alles getan, damit wir ein Leben im Sieg auch erleben können. Und wenn wir aber jetzt ein Leben des Murrens haben und uns selbst in diesem Gefängnis der Umstände drinnen halten durch unser Murren, dann betrübt es das des Herrn. Ich habe eine gute Bekannte, die war auch jetzt hier bei unserer Konferenz, eine Brasilianerin, die hat mir eine ganz interessante Geschichte erzählt. Sie lebte in Sao Paulo, jetzt inzwischen lebt sie in Italien, wo wir gerade eine Gemeinde gründen, eine brasilianische. Und vor einigen Jahren, wir lebten damals noch nicht in Brasilien, sondern noch in Amerika. Ich war drüben dort in Brasilien, habe dort eine Konferenz für sie abgehalten in ihrer Gemeinde für 3 Tage. Freitag, Samstag, Sonntag. Die Konferenzen in Brasilien, die sind recht intensiv normalerweise. Da geht's 8 Uhr in der Früh los, meistens bis Mitternacht, solange, also mit kurzen Pause, kurz für Mittagessen. Da wird wirklich am Tag 5-6 Mal gepredigt, für die Leute stundenlang gebetet und über die Leute weiß prophetisch gedient. Und sie wollte einfach da komplett involviert sein und auch lernen und mir helfen und zur Seite stehen. Sie hat 3 Kinder, die waren noch teilweise klein. Und sie ist Ärztin. Nachdem sie 3 Tage von der Früh bis am Abend immer in den Gottesdiensten war. Am Sonntag am Abend war es sehr spät, sie ging nach Hause, musste Montag früh aufstehen und zur Arbeit gehen. In Brasilien gibt es ja das Klassensystem unter den Ärzten, da gibt es so das öffentliche Krankenhaus, das ich keinem empfehlen möchte, vor allem nicht im Nordosten. Und dann gibt es auch die Privaten, die natürlich wesentlich besser sind. Sie arbeitet in einem öffentlichen Krankenhaus, wo wirklich die Armen hinkommen. Und am Montag in der Früh ging sie in die Arbeit und sie murrte in ihrem Herzen. Sie hat nie ihren Mund aufgemacht. Als sie hineinging da auf ihren Arbeitsplatz in ihrem Herzen, da sagte sie Folgendes. Herr, ich bin so müde. Ich will heute nicht arbeiten. Ich habe 3 Tage bei der Konferenz mich verausgabt. Ich will nicht hier sein und ich will nicht arbeiten. Hat das nur in ihrem Herzen gesagt. Dann begann sie zu arbeiten. Sie machte die Tür auf. Die erste Patientin kam hinein. Sie fragte die Patientin, was sie brauchte. Und die Patientin sagte zu ihr, ich brauche ein Rezept. Und sagte, wofür sie ein Rezept brauchte. Dann begann sie, die Daten der Person aufzunehmen. Aber bevor sie das tun konnte, sagte diese Frau zu ihr auf Portugiesisch, du sollst nicht murren, das mag der Herr nicht. Er braucht dich hier an diesem Ort. Dann sagte diese Frau das Gleiche auf Englisch. Sie spricht Englisch, diese Ärztin. Dann sagte diese gleiche Frau das auf Spanisch. Die Ärztin spricht Spanisch. Und dann sagte diese gleiche Frau das auf Italienisch. Die Ärztin spricht Italienisch. Und dann verschwand sie. War weg. Sie erzählte mir diese Geschichte und sie sagte, Reinhard, Gott hat seinen Engel zu mir hineingesandt, wo ich arbeite, um mir zu zeigen, dass es ihn betrübt, wenn wir murren. Er braucht mich hier an diesem Platz. Und plötzlich habe ich gesehen und meine Sicht geändert und gesagt habe, Herr, ich bin dir dankbar, dass du mich hier hast und dass du mich hier verwenden kannst, anderen Leuten ein Segen zu sein. Wir müssen verstehen, einer der Gründe, warum wir nicht murren sollen, ist, weil es den Herrn betrübt. Grund Nummer 5, 4. Mose 14, Vers 2. Und alle Söhne Israels murrten gegen Mose, murrten gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Lande Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Der Grund Nummer 5 ist ganz einfach, murren wird zu einem Lebensstil. Die murrten in Ägypten. Gott, bring uns da raus. Dann brachte er sie raus, dann murrten sie in der Wüste. Dann brachte er sie zum verheißenen Land, dann murrten sie an der Grenze zum verheißenen Land. Da sind Riesen drin, das können wir nicht. Murren wurde zu einem Lebensstil für sie. Und wisst ihr, wenn wir nicht Acht geben, bevor wir merken, wenn wir nicht diese Einstellung in unserem Herzen vom Heiligen Geist verändern lassen, dann wird dieses Murren zu einem Lebensstil. Und das möchte ich dich einmal fragen. Fühlst du dich wohl in Gegenwart von Leuten, die immer sich über alles beschweren? Oder fühlst du dich wohl in Gegenwart von Leuten, die immer fröhlich und glücklich sind und einfach sagen, oh, wie gut und groß unser Herr ist, wie toll seine Liebe ist? Ich kann euch sagen, wo ich mich wohlfühle. Und ich kann euch sagen, wo die Menschen in dieser Welt sich wohlfühlen. Die fühlen sich wohl, wenn wir Menschen sind, die einfach die Liebe Gottes durch uns fließen lassen. Die Liebe Gottes annehmen. Die nicht dieses ansteckende Murren haben, das wir zum Lebensstil gemacht haben. Das sollen wir nicht sein. Und Nummer 6, mein letzter Grund, warum wir nicht murren sollen, ist, dass Murren bleibt. Das Murren lasst uns in der Wüste verharren. 4. Mose 14, Vers 29. In diese Wüste sollen eure Leichen fallen, ja alle eure Gemusterten nach eurer ganzen Zahl von 20 Jahren und darüber, die ihr gegen mich gemurrt haben. Ich möchte euch etwas sagen, es ist meine absolute Überzeugung, Gott ist es nicht, der uns in der Wüste sterben lässt. Wir lassen uns selbst, wir behalten uns selbst in der Wüste durch unser Murren. Und das ist genau die Strategie des Feindes, dass wir durch unser eigenes Murren in der Wüste bleiben, in unserer eigenen Wüste bleiben und der Feind dann sagt, siehst du, Gott ist gar nicht so gut. Siehst du, Gott schickt dich in die Wüste. Siehst du, Gott ist es, der dich in die Wüste treibt. Freunde, Gott schickt mich nicht in die Wüste. Mein eigenes Murren schickt mich in die Wüste. Und wenn wir das verstehen und das erkennen, dass es Gott selbst das Herz bricht, wenn er sieht, dass wir in unsere eigenen Wüste gehen, weil wir nicht gelernt haben, das Murren abzulegen und mit dankbarem Herzen unserem Gott zu dienen, es bricht unserem Vater im Himmel das Herz, weil unser Vater im Himmel will nicht, dass wir in unsere geistigen Wüste eingesperrt sind. Unser Vater im Himmel will, dass wir im verheißenen Land sind und all die guten Dinge, die er für uns erworben hat am Kreuz, auch jeden Tag genießen. Aber, genauso wie ich heute Morgen gesagt habe, ich möchte absolut hier nicht enden, denn das wäre eine furchtbare und eine schlimme Predigt, die niemand aufbaut und die niemand hilft. Okay, der Reinhard hat gepredigt, wir sollen nicht murren. Jetzt müssen wir aufhören zu murren. Nein, nein, nein, nein. So ist das Christenleben nicht. Gott lässt nie ein Vakuum in unserem Leben. Er sagt immer, pass auf, leg den alten Menschen ab, zieh den neuen Menschen an. Denn einfach versuchen, ein Leben ohne Murren zu leben, das wird ein verkrampftes, verzweifeltes Christenleben, das niemand anziehen wird. Okay, ich darf nicht murren. Okay, ich soll nicht murren. Okay, ich muss nicht murren. Nein, nein, nein, Freunde. Das Murren muss ersetzt werden durch eine Einstellung der Dankbarkeit. Als Gott mich das gelehrt hat und als Gott mir gezeigt hat, Reinhard, wenn du ein Leben lebst, das in allen Dingen mir dankt, in allen Umständen deines Lebens, deine erste Reaktion ist zu sagen, danke Herr, dann wirst du erleben, wie meine Kraft mächtig wirken wird in dir. Und Freunde, ihr könnt meine lieben Frau fragen, die hat's nicht leicht. Wir haben eine gute Pastorin in Brasilien, die ist eine ganz enge Freundin von uns und die hat vor kurzem zu mir gesagt, Reinhard, je länger und besser ich dich kenne, desto mehr bin ich überzeugt, dass die Debbie im Himmel den größeren Lohn kriegen wird wie du, weil sie muss mit dir leben und das ist nicht so einfach. Und da muss ich ihr recht geben, das bestätige ich hier. Denn als der Herr mir das gezeigt hat, habe ich zu Debbie gesagt, liebe Frau, jetzt werde ich dir was zeigen. Sagen, Murren gibt es in unserem Leben nicht mehr. Es wird ab sofort ersetzt mit Dankbarkeit dem Herrn gegenüber. Und wir haben da solche wunderbaren Erlebnisse gehabt. Kurz waren wir in Brasilien, erst ein paar Monate. Und wir mussten dann ins Ausland für 4 Wochen. Und bei uns ist immer heiß, das ganze Jahr. Und wir kamen zurück nach Hause nach einem 30-stündigen Reise und gingen hinein bei uns in der Wohnung. Es war 7 Uhr abends und es ist alles finster. Bei uns wird es immer Sommer und Winter gleichzeitig finster. Und wir gingen hinein und ich sperrte die Türe auf. Es ging kein Licht an und ich schaltete das Licht von meinem Handy ein und versuchte da reinzugehen. Und der Gestank, der uns entgegenkam, den könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich ging den Gestank nach, der kam aus der Küche. Da war eine Blutlacke am Boden neben dem Kühlschrank. Ich machte den Kühlschrank auf und da waren nur Maden im Kühlschrank, im Gefrierschrank. Da war Fleisch drinnen, das verdorben war seit 4 Wochen in Hitze. Überall Maden, überall Gestank. Und meine Frau sagte, oh nein, das ist das Letzte, was ich brauchte. Ich sage, das möchte ich nicht hören. Was sagen wir? Okay, danke Jesus für die Maden im Kühlschrank. Nein, so nicht, meine liebe Frau. Nicht mit dieser Einstellung. Nicht danke Jesus. Wie machen wir das? Okay, danke Jesus. Nein, wie machen wir das? Okay, danke Jesus für die Maden im Kühlschrank. Ja, genau. Und wir haben begonnen, bei uns in der Wohnung unsere Dankbarkeit auszudrücken zum Herrn. So wie die Bibel es uns lehrt. Und wisst ihr, Freunde, das hört sich für euch jetzt vielleicht verrückt an, aber ich kann euch sagen, die Wunder, die wir erlebt haben, die Wunder, die Gott freigesetzt haben, als wir begonnen haben, in allen Dingen Gott Danke zu sagen, auch wenn unser Verstand gesagt hat, aber Reinhard, jetzt bist du doch verrückt, wie kann da noch was Gutes herauskommen? Gott hat Dinge verändert, Gott hat Umstände bewegt, Gott hat Menschen verändert, Gott hat Situationen verändert, Gott hat Wunder über Wunder über Wunder über Wunder in unserem Leben gewirkt, als wir begonnen haben, ihn für alle Dinge und alle Zeit zu danken. Wenn du heute meine Frau fragen würdest, Liebling oder Debbie, Liebling darf nur ich zu ihr sagen, wenn du heute meine Frau fragen würdest, Debbie, was ist das Erste, was Rainer tut, wenn er eine schlechte Nachricht hört oder etwas Schlechtes erlebt, dann würde sie sagen, er sagt, danke Jesus. Er sagt, danke Jesus. Schau, was die Bibel uns ganz, ganz klipp und klar lehrt. Psalm 100, Vers 4. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinen Namen. Wie ziehen wir in seine Tore ein? Nicht mit Murren. Murren hält uns draußen von seinen Toren. Aber Dank und Lobgesang bringt uns direkt hinein in seine Gegenwart. Es bringt uns direkt hinein in seine Vorhöfe. Da kommen wir hinein, da in seine Gegenwart. Wir nähern uns seinem Thron mit dieser Einstellung der Danksagung. Und wenn wir lernen, dass wir unsere Murren nicht nur ablegen müssen, sondern ersetzen müssen mit einer Einstellung der Dankbarkeit in allen Dingen. Freunde, es tun sich die Himmelstore auf, es tun sich die Fenster des Himmels auf und der Segen des Gottes wird erlebbar in deinem Leben sein. Die Dinge werden fließen, die Umstände werden sich verändern, die Engel Gottes werden freigesetzt werden und die Kraft des Heiligen Geistes wird wirken, wird Umstände verändern, wird Menschen verändern. Wird Situationen verändern, wird alles um uns herum so verändern, dass wir erstaunt sein werden, wie das Wohl so kräftig und so mächtig wirken kann. Schau, was Kolosser 2, Vers 7 sagt. Seid gewurzelt und auferbaut in ihm, seid gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Nicht nur, indem ihr Danke sagt, indem ihr überreich seid in Danksagung. Wir sollen ein Leben leben, das aus Danksagung nur so überschwillt, wo wir überreich sind. Kolosser 4, Vers 2, nur zwei Kapitel weiter. Wisst ihr, was das Schöne ist hier an diesem Kolosser 2, Vers 7, was wir gerade gelesen haben? Seid gefestigt im Glauben, indem ihr überreich seid in Danksagung. Wenn wir in Danksagung überreich werden, dann festigt das unseren Glauben. Es geschieht in unserem Herzen etwas. Es wird in unserem Herzen etwas freigesetzt. Dieser Glaube in unserem Herzen wird gefestigt und wird gestärkt durch die Einstellung des überreichen Danksagung. Kolosser 4, Vers 2. Haltet fest am Gebet und wachet darin mit Danksagung. Hier sehen wir immer wieder, wie die Bibel uns auffordert, ein Leben von wirklicher Danksagung zu leben. Als wir nach Brasilien gegangen sind, da war mir sehr klar, dass wir unser Haus in Amerika verkaufen sollten. Wir hatten ein Haus, das erste Mal in unserem Leben, dass wir ein Haus hatten und besitzten, weil Gott ganz klar gesagt hat, ich will, dass ihr in diesem Haus wohnt und euch dieses Haus kauft. Es war eigentlich natürlich völlig unmöglich, dieses Haus für uns zu kaufen, aber Gott tat Wunder über Wunder über Wunder und wirkte so, dass wir dieses Haus wirklich kaufen konnten. Als wir nach Brasilien gingen, dann war es so, da war in Amerika ja gerade diese Immobilienblase, die da geplatzt ist und viele unserer Freunde haben die Häuser verloren, Leute haben Geld verloren, Leute sind obdachlos geworden und genau in dieser Zeit hinein sollten wir unser Haus verkaufen. Und uns wurde klipp und klar gesagt, pass auf, der Markt ist so schlecht, dass das, was ihr bekommen könnt für euer Haus, da werdet ihr verlieren. Das heißt, wenn ihr den Kredit zurückbezahlt habt, schuldet ihr der Bank, wenn ihr das Haus verkauft habt und das ganze Geld bekommt und mit dem den Kredit zurückbezahlt habt, dann habt ihr kein Haus und schuldet ihr der Bank immer noch was. Das war natürlich keine gute Nachricht. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe vom Herrn klar gespürt, unser Weg ist jetzt Brasilien und das Haus muss weg. Wir haben das Haus auf den Markt gegeben, 6 Monate hat sich nichts gerührt, niemand, ich glaube eine Person hat das Haus angeschaut, niemand. Keine Person hat das Haus angeschaut in 6 Monaten und hat Interesse daran gezeigt, nicht einmal angeschaut. Dann gingen wir nach Brasilien, das Haus war noch nicht verkauft, das haben wir einer Maklerin übergeben, die war auch Christin und auch von unserer Gemeinde. Der Preis wurde immer weiter runtergesetzt, bis ich gesagt habe, das ist das Limit. Verlieren werde ich gar nichts, ich werde auch nicht mit Schulden rübergehen, das ist das Limit, das Haus wird verkauft. Wir waren dann drüben in Brasilien und ich habe gefastet und gebetet, wie es wir Christen halt so tun. Wenn sich nichts rührt, dann flehen wir, schreien wir, fasten wir und beten wir. Das habe ich auch so getan. Herr, du hast mich nach Brasilien geschickt, Herr, es ist dein Weg, Herr, das ist dein Wille, Herr, hilf mir und so weiter und so fort. Nichts hat sich bewegt. Nichts. Und eines Tages sprach der Herr zu mir, so klar, wie ich seine Stimme nur klar hören konnte. Und der Herr sagte zu mir Folgendes, Reinhard, du hast gefastet, du hast gebetet, aber du hast mir nie gedankt. Nie gedankt. Hör auf mit deinem Schreien und mit deinem Jammern und fang an, mir einfach zu danken. Ich habe dich nach Brasilien geschickt. Das Haus ist in meiner Hand. Fang einfach an, mir zu danken. Daraufhin habe ich begonnen, einfach zu sagen, Herr, danke. Jetzt hör mal gut zu. Ich habe buchstäblich gesagt, Herr, danke, dass das Haus noch nicht verkauft wurde. Herr, danke, dass alles in deiner Hand ist. Herr, danke, dass der Immobilienmarkt so kaputt ist, dass es gar nicht aussieht, dass ich da als Gewinner aussteigen kann. Herr, danke, du bist ein guter Gott und alles ist in deiner Hand. Ich habe einfach begonnen, den Herrn zu danken, immer wieder zu danken. 3 Tage später schickt mir die Maklerin eine Message. Bete, heute kommt jemand dein Haus anschauen. Ich habe zurückgeschickt. Ich bete nichts mehr, ich danke nur mehr. Eine Stunde später schickte sie mir eine Message und sagte, sie hat das Angebot angenommen, das du gesagt hast, dass du willst, und sie will das Haus unbedingt haben. Sie ist auch eine Christin und sie will es für den Dienst des Herrn verwenden. Der Vertrag wird unterschrieben. Daraufhin sage ich, oh wunderbar, alles wurde gemacht, der Vorvertrag wurde gemacht, aber diese Frau, die wollte unbedingt auch noch eine Hausinspektion. In Amerika ist es so üblich, dass das Haus von oben bis unten durch untersucht wird und geschaut wird, obwohl alles wirklich gut ist, weil die Häuser sind ja nicht so gut gebaut wie bei uns. Dann machte sie die Untersuchung und ich war gerade mitten in Brasilien drinnen, eine 3-tägige Konferenz zu dienen. Und dann bekam ich Sonntag früh, bevor ich zum Gottesdienst ging, ein E-Mail. Und im E-Mail stand Folgendes drin. Reinhard, ich habe ganz schlechte Nachrichten für dich. Die Frau hat das Haus ganz genau durchchecken lassen und sie hat gesagt, wenn das alles nicht von dir zuerst repariert und gerichtet wird, dann wird sie das Haus nicht kaufen. Sie hat mir die Liste geschickt und als ich die Liste gesehen habe, ich glaube, das waren 12 Punkte, 12 Dinge, und als sie mir das geschickt hat, wie viel das kosten würde, da hätte ich verloren. Ich hätte Schulden noch gehabt und kein Haus. Wisst ihr, was ich getan habe, als ich diese E-Mail bekommen habe? Ich habe nur gesagt, danke. Ich habe mein iPad hingelegt mit dem E-Mail. Ich bin aufgesprungen. Ich habe gesagt, danke, danke, danke. Mein Freund, der Pastor Antonio, der heute Morgen auch hier war, der für mich viel übersetzt hat in Brasilien damals und mit mir viel gereist ist, der hat gesagt, Reinhard, was ist denn los? Was hast du denn für ein schönes E-Mail bekommen, dass du so dankbar bist? Daraufhin habe ich es ihm gesagt. Der hat gesagt, du bist verrückt. Reinhard, du bist verrückter, als ich gedacht habe, dass du bist. Ich habe gesagt, nein. In allen Dingen sagt Gott Dank, Epheser 5, Vers 20. Für alles sagt Gott Dank, für alles. Da gibt es Theologen, die erklären das immer so, dass das für alles nicht für alles heißen kann. Wie können wir für alles danken? Du kannst im Griechischen nachschauen. Es bedeutet doch für alles. Wisst ihr, wenn wir verstehen würden, dass Gott doch die Kontrolle über unser Leben hat, dass unser Leben in seiner Hand ist, dass nichts den Zufällen überlassen ist, sondern dass der liebevolle, gnädige, gütige Gott mein Leben trägt, in seiner Hand hält, dann können wir tatsächlich für alle Dinge Dank sagen. Und ich bin einfach da ab und auf gegangen und habe gesagt, danke. Ich habe den Herrn nur gedankt. Fertig, ich habe das so lassen. Am nächsten Tag bekam ich ein E-Mail von der Maklerin. Die sagte mir Folgendes. Reinhard, ich muss dir was sagen. Es ist unglaublich, ich kann es mir nicht erklären. Ich habe einen Handwerker geholt, der Häuser renoviert. Ich habe den Handwerker geholt und mir einen Kostenvoranschlag geben lassen für all die Dinge, die die Frau richten will. Der hat den Kostenvoranschlag gemacht. Der war viel Geld. Als er den Kostenvoranschlag fertig gehabt hat, wandte er sich an mich und sagte er, weißt was, ich mache alles umsonst und ich bezahle auch das Material. Danke, danke, danke, danke. Freunde, ich könnte euch, das war nur eine Geschichte. Debbie weiß, ich könnte euch Geschichten über Geschichten über Geschichten über Geschichten erzählen. Wirklich, wahrscheinlich mehr als 100 Geschichten, wo Dinge in meinem Leben geschehen sind, die im Natürlichen mich hätten müssen veranlassen zu murren und zu klagen. Aber weil ich gelernt habe, dass wenn die Bibel sagt, wir sollen lernen von dem Volk Israel, murret nicht. Ich habe gelernt, das Murren mit Danksagung zu ersetzen. Und Freunde, ich habe eine Freisetzung der Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben erlebt, der die Umstände nimmt und auf den Kopf stellt und herumdreht und einfach in einer Art und Weise verändert. Wir waren heute mit dem lieben Jonathan und Esther zu Mittagessen. Der ist übrigens ein ausgezeichneter Koch. Ausgezeichnet. Es gibt nicht viele Leute, die so gut kochen. Und der liebe Wolfert hat uns seine Geschichte erzählt. Darf ich das erwähnen? Ja? Der liebe Wolfert hat uns eine Geschichte erzählt, wie bei ihm der Keller überflutet war, als sie weg waren. Und sie haben das einfach in die Hand des Herrn übergeben. Und alles hat sich so zum Guten gewendet, dass es erstaunlich ist. Und wisst ihr, wenn wir lernen, dass wir anstatt beklagen, einfach die Dinge in der Hand des Herrn lassen und sagen, Herr, danke, es muss mir zum Guten mitwirken. Danke, es ist alles, wird es gut sein, weil du bist der wunderbare, gütige Gott. Es gibt keinen Grund, mich über irgendetwas zu beklagen. Wenn wir diese dankbare Haltung in unserem Herzen zum Lebensstil machen, dann wirst du sehen, wie der Geist Gottes alle Hebeln in Bewegung setzt. Du wirst sehen, wie die Engel Gottes freigesetzt sind. Du wirst sehen, wie das Meer vor dich sich öffnet und hinter dir wieder zumacht und deine Feinde begräbt. Du wirst sehen, wie die Umstände in der Hand des allmächtigen Gottes sind. Du wirst sehen, wie du nicht in der Wüste herumirren musst, sondern wie du täglich im verheißenen Land die Güte deines Vaters im Himmel erleben kannst. Wir müssen uns diese Einstellung wirklich aneignen. Freut euch alle Zeit, 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Willst du den Willen Gottes für dein Leben wissen? Leute kommen immer wieder zu mir, Reinhard, hast du ein prophetisches Wort für mich? Ich will den Willen Gottes für mein Leben haben. Ja, ich habe ein prophetisches Wort für dich. Der Wille Gottes ist, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes für dich. Klipp und klar in der Bibel geschrieben. Freunde, wenn wir lernen könnten, wirklich so in dieser Art und Weise zu leben, dann werden wir erleben, wie die Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt wird. Ich werde nie vergessen, ich habe das aufgeschrieben und bei mir im Büro hängt dieser Zettel. Ich hatte so markante Erlebnisse mit dem Heiligen Geist, die ich niedergeschrieben habe und die hängen immer vor meinen Augen in meinem Büro. Und einer dieser Aussagen war, wie der Heilige Geist so klar zu mir gesprochen hat. Wie gesagt hat, Reinhard, wenn du lernen kannst, in allen Umständen deines Lebens Dank zu sagen, dann wirst du erleben, wie meine göttliche Kraft freigesetzt wird und die Kontrolle über deine Umstände übernehmen wird. Und du wirst erleben, wie meine göttliche Kraft Dinge verändern wird, wo du nie gedacht hättest, dass sie sich verändern werden können. Und Freunde, seitdem ich das zu meinem Lebensstil gemacht habe, ich kann euch sagen, ich kann gar nicht mehr anders, als wenn irgendwo was nicht klappt, zu sagen, danke Herr, danke, einfach danke, einfach danke Herr, einfach danke. Manchmal ist mein Herz so erfüllt von Dankbarkeit, dass ich gar nicht weiß, warum ich Danke sage. Ich kann einfach nur Danke sagen. Herr, danke, danke, danke, danke, danke. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Herr, danke, danke, danke, danke. Und wenn dann dieses zur Einstellung wird, wenn das dieses Danksagen wirklich nicht nur eine religiöse Floskel wird, sondern wir das aus unserer tiefsten Herzen gemacht haben, weil wir erkannt haben, dass das Murren uns in der Wüste behält, weil das Danken uns ins verheißene Land bringt. Uns durch seine Tore hinein in seine Gegenwart bringt. Und in seiner Gegenwart ist eine Fülle der Freude. In seiner Gegenwart ist immer nur Fest und Herrlichkeit. Auch in schwierigen Umständen. Er bereitet für uns einen Tisch im Feinde unseres Angesichts. Dann erleben wir dieses ständige Festmahl im Angesicht unserer Feinde. Dann erleben wir dieses ständige Festmahl, wo unser Herz einfach ein ständiges Festmahl hat. Und wisst ihr, wenn unser Herz einmal dieses ständige Festmahl hat, dann ergreift es unseren Körper, ergreift es unsere Umstände, ergreift es unsere Lebenssituationen. Das beeinflusst jeden Bereich unseres Lebens. Und das ist mein Wunsch auch für euch. Es ist mein Wunsch für euch, dass ihr in diesem permanenten Freudensfest lebt, dass ihr in diesem verheißenen Land wirklich euer Leben leben könnt, dass ihr einfach diese Einstellung vom Heiligen Geist euch geben lassen könnt, dass ihr lernen könnt, okay, die erste Reaktion in allen Umständen ist, ich tue alles ohne Murren und ich sage Gott in allen Dingen Dank. Und ihr werdet staunen, die Resultate, die daraus folgen. Der Herr steht zu seinem Wort. Wenn wir sein Wort praktizieren, haben wir immer die Resultate, die er uns verspricht, dass sie uns gehören. Denn in seiner Gegenwart ist tatsächlich eine Fülle von Freude. Vater im Himmel, ich danke dir für diese wunderbaren Geschwister, die du heute Abend hierher geschickt hast. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden hierher geschickt hast, weil du wolltest, dass sie hier sind. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Abend einfach Herzen berührst und veränderst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute Abend die wunderbare Gnade unseres Herrn Jesus Christus freisetzt in jedem Herzen der Menschen. Dass sie erleben, dass wenn wir das zu einem Lebensstil machen, dieses dankbare Herz und diese dankbare Einstellung, dass unser Leben dann zu einem Freudenfest wird, jeden Tag unseres Lebens. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Gnade Christi jetzt wirklich freisetzt in jedem Leben, jeder einzelnen Person, die hier in diesem Raum ist und die je diese Botschaft hören wird. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, ganz im Praktischen, dass du ihnen hilfst, ihnen hilfst und sie jeden Tag erinnerst, einfach ein dankbares Herz zu haben und mit einer dankbaren Einstellung dein Leben, das du uns geschenkt hast und das dich ausdrücken soll, dass dieses göttliche Leben durch uns fließen kann, durch die Dankbarkeit, die in unserem Herzen ist. Heiliger Geist, führe uns und lehre uns, das im täglichen Leben wirklich anzuwenden. Wir danken dir, dass wir mit deiner Hilfe immer rechnen können. Danke, Herr, dass du derjenige bist, auf den wir uns so verlassen können. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist absolut. Daran wollen wir nicht rütteln. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jetzt sprichst, dass du prophetische Worte freisetzt, dass du Zeichen und Wunder freisetzt. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du jetzt Dinge tust, die nur du tun kannst, dass du Dinge sagst, die nur du sagen kannst. Du kennst unsere Herzen, du weißt, was wir brauchen. Du kennst unsere Nöte, du kennst unsere Bedürfnisse. Du weißt ganz genau da, wo wir jetzt stehen. Und wir danken dir dafür, Heiliger Geist, dass wir dir vertrauen können, dass du jetzt sprechen wirst zu jedem, der von dir hören muss. Danke dafür. Amen.